Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die Vernichtung der Ostwärts Kiew noch eingeschlossenen Reste des Gegners schreitet unerbittlich fort. Die Zahl der Gefangenen hat sich auf 492.000 erhöht. Sie ist noch ständig im Wachsen. 14 Uhr und 42 Minuten. 14 Uhr 42. Aus dem Führerhauptquartier 27. September. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Wie bereits durch Sondermeldung bekannt gegeben, ist die große Schlacht bei Kiew beendet. In doppelseitiger Umfassung, auf gewaltigem Raum ist es gelungen, die Dnieper-Verteidigung auf den Angeln zu heben und 5 sowjetische Armeen zu vernichten, ohne dass auch nur schwache Teile sich der Umklammerung entziehen konnten. Im Verlauf der in engstem Zusammenwirken von Heer und Luftwaffe durchgeführten Operation wurden insgesamt 665.000 Gefangene eingebracht, 884 Panzerkampfwagen, 3.718 Geschütze und ungezählte Mengen an sonstigem Kriegsmaterial erbeutet oder vernichtet. Die blutigen Verluste des Gegners sind wiederum sehr hoch. Ein Schlachtensieg ist damit errungen, wie ihn die Geschichte bisher nicht gekannt hat. Die Ausnutzung dieses Erfolges ist in vollem Gange.